Näher getreten bin ich während meiner Exatener Zeit dem Provinzial der deutschen Ordensprovinz, dem Jesuiten Ratgeb, oder besser, er ist mir näher getreten. Offenbar wollte er mich zu höheren Dingen erziehen. Der Jesuitenorden versteht sich ausgezeichnet darauf, Vorteile der Geburt, Adel zum Beispiel, Familienbeziehungen und so weiter auszunutzen. Seine Verachtung solcher Weltlichkeiten ist Schein. Er weiß genau, was und wie viel sie wert sind für sein Wirken unter den Menschen. Und dies Wirken, nichts anderes, birgt sich unter dem Ordenswahlspruche »Alles zur größeren Ehre Gottes«, »Omnia ad majorem Dei gloriam«, gewöhnlich in der Abkürzung OAMDG. Treffen solche äußere Vorzüge in einem Individuum mit Tugend, welche die Mittelmäßigkeit übersteigt, und mit Wissenschaft, die genügt, um zur Zufriedenheit Philosophie und Theologie zu lehren, zusammen, so ist dies Individuum besonders geeignet, der Gesellschaft Jesu größere Dienste zu leisten. Und solch ein Individuum war ich lange Zeit hindurch in den Augen meiner Oberen. Jahr aus, Jahr ein hörte ich bei den zahlreichen Gewissensrechenschaften, die den Oberen abzulegen sind, ich mache gute Fortschritte, ich würde ein besonders brauchbares Werkzeug im Dienste Gottes und so weiter. Als nun meine wissenschaftliche und ein Jahr später auch meine asketische Ausbildung vollendet war, da nahm die mehr allgemeine und theoretische Anerkennung meiner Brauchbarkeit greifbare, praktische Gestalt an, und der Jesuit Ratgeb war es, der ihr durch große Vertrauenserweise die Gestalt gab. Einen der Vertrauenserweise, meine Sendung nach Berlin, behandle ich im folgenden Kapitel, andere Erweise seien hier erwähnt. Ratgeb gab mir in regelmäßigen längeren Unterredungen Unterricht über die Regierungsart im Jesuitenorden. Teils kam er zu diesem Zwecke auf mein Zimmer, teils ließ er mich zu sich kommen. Es waren zwanglose Gespräche, bei denen auf sehr Verschiedenes die Rede kam, die aber deutlich den Zweck hatten, mich ins eigentliche Wesen des Jesuitismus einzuführen. Eine Zeit lang, ehe der endgültige Zusammenbruch meines katholisch-religiösen Gebäudes eintrat, war ich gelehriger Schüler. Das heißt, ich folgte den Ausführungen des Provinzials mit Eifer und innerem Interesse. Dann aber wurde ich so ungelehrig, dass die vertraulichen Unterredungen ziemlich unvermittelt mit scharfen Misstönen endeten. Von da an war der Jesuit Ratgeb mir ebenso abgeneigt, wie er mich früher bevorzugt hatte. Zwei von den Misstönen sind hervorzuheben. Das Gespräch war gekommen auf die Stellung des Jesuitenordens zum Papsttum seit Wiederherstellung des Ordens durch Pius VII. Im Jahre 1814. Ratgeb beurteilte die Nachfolger Pius des VII., Leo den XII., Pius den VIII., Gregor den XVI., Pius den IX. Und Leo den XIII. Durchweg günstig. Das heißt, er hielt sie für Freunde des Ordens. Einen anderen Standpunkt bei Beurteilung kirchen- oder profangeschichtlicher Dinge und Persönlichkeiten als den der Freundschaft oder Gegnerschaft zum Orden kennt der echte Jesuit nicht. Mit Ausnahme Leos des XII., weshalb dieser Papst den Jesuiten nicht gewogen gewesen sein soll, wurde mir aus den Worten Ratgebs nicht klar. Erschreckend klar wurde mir aber Zweifaches. Der Hass, mit dem der einflussreiche Jesuit den jesuitenfeindlichen Papst beurteilte, und die kalte Entschlossenheit, mit der er die Notwendigkeit aussprach, solche Gegner zu beseitigen. Ratgebs Worte, die sich unauslöschlich in mein Gedächtnis eingeprägt haben, lauteten: »Glauben Sie, es sei unmöglich, Päpste, die dem Ordensinteresse entgegenstehen, zu beseitigen?« Ich konnte die Worte nur in einem Sinne verstehen, und der Schrecken über den Sinn muss sich auf meinem Gesichte ausgedrückt haben, denn Ratgeb ging, nach einem durchdringenden Blick in meine Augen, plötzlich auf einen anderen Gegenstand über. Deutlich bin ich mir bewusst, was ich hier schreibe, aber die gehörten Worte und ihr Eindruck auf mich sind nun einmal Tatsachen. Der zweite Misston. Ratgeb hatte sich über den Einfluss des Ordens an Höfen und auf hervorragende Persönlichkeiten verbreitet. Die Namen der Jesuiten Lamormaini, Fervaux, Lachaise und anderer waren gefallen. Es lag etwas Lauerndes in seinem Blick, als er dann sagte: Wollen Sie die Stelle als Erzieher der Söhne des österreichischen Botschafters in Paris annehmen? Schroff erwiderte ich Nein, und schroff entließ mich der Provinzial. Das war das Ende unserer intimen Unterredungen. Ich hatte die Empfindung, dass das Erzieherangebot eine Probe darstellte. Ratgeb, der meiner nicht mehr ganz sicher war, wollte wissen, ob ich Tauglichkeit zu höheren Dingen besäße. Wie es in Wirklichkeit damals mit mir stand, dass der Jesuitismus mir zum Greuel und die katholische Kirche mir zur Ruine geworden, dass Blick und Wille auf Trennung von beiden gerichtet war, ahnte er freilich nicht. Hätte er oder irgendein anderer es auch nur geahnt, der Weg zur Freiheit wäre mir unpassierbar verlegt worden. Statt meiner erhielt ein anderer Jesuit die von mir ausgeschlagene Erzieherstelle, die selbstverständlich dem politischen Einflusse des Ordens dienen sollte. Ein anderer Vertrauenserweis: Im Sommer 1889 schickte mich der Provinzialratgeber mit dem Jesuiten Tilman Pesch nach Mainz, um an einer politischen Besprechung teilzunehmen, die dort im Hause des Bischofs Dr. Hafner stattfand. Anwesend waren Windhorst, Fürst Löwenstein, der jetzige Dominikaner, die Bischöfe von Mainz und Trier, Dr. Corum, der Chefredakteur der Germania, Dr. Marcour, die Abgeordneten Lieber und Raquet, der Weihnachten 1908 von seinem eigenen Sohne ermordet wurde, mein Onkel Freiherr Felix von Loy und drei Jesuiten, ich, Tilman Pesch und Frinz, der spätere Beirat Windhorsts in Berlin. Es sollte ein großes sozialpolitisches und apologetisches Unternehmen ins Leben gerufen werden. Der Meinungsaustausch war ein sehr lebhafter. Windhorst als schlauer Politiker und Rechtsbeistand des protestantischen Herzogs von Cumberland vertrat die mildere Richtung gegen Andersgläubige. Bischof Corum von Trier und der Jesuit Pesch befürworteten scharfe und schärfste Tonart, wobei bezeichnende Äußerungen fielen. Als zum Beispiel auf den Hallenser Professor Dr. Beischlag und seine Tätigkeit gegen die römische Kirche die Rede kam, stellte Pesch die Frage: Ist er in seinem Privatleben nicht vielleicht angreifbar? Typisch für ultramontan jesuitische Kampfesweise. Die mehrstündigen Beratungen hatten ein unmittelbares Ergebnis nicht. Wohl aber ist dort zu Mainz der Gründungsgedanke einer konfessionellen, dem Zentrum Zutreiberdienste leistenden Organisation entstanden, der schließlich im Volksverein für das katholische Deutschland seine Verwirklichung fand. Und der Jesuit Pesch, dem es trotz der starken Hilfeleistung durch den Trierer Bischof Corum nicht gelungen war, einen apologetischen Hetzverein ins Leben zu rufen, weil Windhorst widerstrebte, fing bald darauf an, auf eigene Faust die konfessionelle Hetze in den Flugschriften zur Lehr und Wehr zu betreiben, wobei er durch die Berliner Germania, die den Verlag der giftgeschwollenen Hefte übernahm und auch heute noch besitzt, bereitwilligst unterstützt wurde. Auch der damalige Geschäftsführer der Germania, er nannte sich Direktor, ein gewisser Max Muschig, der, wenn ich mich nicht irre, bald darauf wegen seiner direktorialen Tätigkeit das Weite suchen musste, nahm an der Besprechung teil.